bin endlich da, wo ich sein will. Und es gibt nichts, was ich jemals verloren hab. Du sagst mir, was du glaubst zu verstehen. Doch es ist nichts, was von Wichtigkeit wäre. Ich bin endlich da, wo ich sein will. Und es ist so, wie es niemals zurückkommt. Du fragst mich, wie es ist zu verlieren. Und ich sag dir, es ist das, was ich will. Ich will nicht mehr dein Mädchen sein. Ich weiß nur, du bleibst allein. Yeah.